Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Michael Niavaranis erste Liebe war Nestroy. Nestroy ist der Autor, der ihn zum Theater und auf die Bühne gebracht hat. Nestroy ist seit jeher sein Ratgeber in allen Lebenslagen. Mitten im Corona-Lockdown im Dezember 2020 hat Michael Niavarani unter dem Titel »Es glaubt kein Mensch, was ein jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist« ein Buch über Johann Nestroy herausgebracht. Und wir von der Ö1 Hörspielredaktion haben Michael Niavarani daraufhin eingeladen, von seinem ganz persönlichen Verhältnis zu Nestroy zu erzählen. Nestroy, für Niavarani der österreichische Nationaldichter, hätte ihn geprägt, sagt Niavarani, schon in jungen Jahren. Begonnen habe es mit Nestroys schlimmen Buben in der Schule. Niavarani darf da in der Schule den schlagfertigen, frechen Willibald spielen. Eine Rolle, die Nestroy 1847 übrigens für sich selbst geschrieben hatte. Und Niavarani ist begeistert. Der 16-Jährige kauft sich daraufhin eine Nestroy-Gesamtausgabe und liest fast alle der 80 Theaterstücke Nestroys. Nestroy habe ihn über seine Zeit als Gymnasiast hinweg gerettet und die Schulzeit verkürzt, so Niavarani. Und so war es auch. Niavarani verlässt das Gymnasium nämlich ohne Matura und geht zum Theater. Liest man Niavaranis Buch über Nestroy, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, der 167 Jahre vor Niavarani geborene Dramatiker, Schauspieler, Sänger und Theaterdirektor Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy sei so etwas wie ein alter Ego Niavaranis. Und tatsächlich, die Gemeinsamkeiten sind beachtlich. Beide sind Schauspieler, Kabarettisten, Theaterdirektoren. Beide sind kritische Geister, satirisch und manchmal zynisch. Beide lieben den Erfolg und das Extemporieren. Welche Texte Niavarani wann begleitet haben, woher er seine Inspiration holt und warum Nestroy heute noch so aktuell ist, das hofften wir in einem Hörspiel über Johann Nestroy von Michael Niavarani zu erfahren. Aber hören Sie selbst. Ist schon falsch. Was denn? Mozart spielen als Eröffnung einer Sendung über Johann Nestroy. Tut mir leid, Herr Intendant, aber das hat der Niavarani so vorgesehen. Was soll ich machen? Der hat doch keine Ahnung. Weder von Mozart noch von Nestroy und vom Radio schon gar nicht. Ja, was egal wäre, wenn er wenigstens hier wäre. Das Hörspiel beginnt in einer Stunde und er ist noch nicht da. Das wird live? Ja, leider. Ich habe immer gesagt, es ist ein Fehler, diese Kasperln zu engagieren. Wir sind Ö1. Er hat uns auch kein Textbuch für das Hörspiel geschickt. Was? Wir haben kein Buch? Nur eine Liste mit der Musik, die wir spielen sollen. Wenigstens hat er uns die geschickt. Ja, hat er nicht. Die hat sein Manager geschickt. Er war die ganze letzte Woche nicht erreichbar. Oh, ich hasse diese Kasperln. Zahlt's mal her, den Bücher. Aber sofort. Aber ich habe doch keine Ahnung, wo der sich jetzt rumtreibt. Die Theater sind noch immer geschlossen? Ja. Dann sag ich Ihnen was. Bitte? Was macht ein Kabarettist, wenn er viele Vorstellungen hat? Er sauft. Richtig. Und was macht ein Kabarettist, wenn er keine Vorstellungen hat? Er sauft. Noch mehr? Sehr richtig. Die Lokale haben auch immer noch geschlossen. Also, wo wird er sein? Wo ist ein Kabarettist, wenn er nicht im Theater ist und nicht im Wirtshaus? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es. Ah, Herr Niavarani, das sind Sie ja. Wo waren Sie denn? Der Intendant ist nämlich schon ganz aufgeregt wegen der Nestroy-Sendung. Der Intendant, der soll Sie nicht wichtig machen, der hat doch diesen Posten nur, weil... Er steht hinter Ihnen. Er so kompetent und begabt ist, meine Verehrung, Herr Intendant. Herr Niavarani. Ö1 freut sich endlich einmal mit einem Kasperl, mit einem so einem berühmten Kabarettisten ein Hörspiel zu machen. Wir haben doch jetzt ein, der schaut nicht gut aus. Blass ist er und die Augen sind ganz rot unterlaufen. Wollen Sie einen Kaffee? Kann man Ihnen was anbieten? Was können wir Ihnen Gutes tun, bevor Sie uns das Buch vom Hörspiel... Sie haben doch eins geschrieben. Haben Sie keins mitgebracht? Nirvarani, wir sind in einer Dreiviertelstunde auf Sendung und ich habe jetzt die ganze letzte Woche Sie nicht erreichen können. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich muss mich entschuldigen. Ich wurde verzaubert. Bitte? Ja, ich weiß auch nicht, was los war. Muss der Lockdown gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich verbringe ja den ganzen Tag nur in meiner Bibliothek jetzt im Lockdown. Ich komme nicht hinaus. Überhaupt nicht. Ich liege auf der Couch, rette Leben und zu meiner Verteidigung lese Nestroy. Und trinke Whisky. Was glauben Sie? Na okay, bitte, riecht man doch. Wird er nie zugeben. Und saufe einen Whisky nach dem anderen. Das ist aber nicht gesund. Lassen Sie ihn doch. Und... was passiert dann? Ach so, Sie wollen ein bisschen was über mein Leben wissen. Naja, kein Problem, sage ich Ihnen gern. Meine Geschichte ist nicht lang, aber es ist tragisch. Erstens ist mir meine Profession zwider. Ich habe ja nur einen Sinn für die Astronomie. Und dann habe ich nichts als unverschuldete Unglücksfälle gehabt. Was hat er? Er gibt uns. Bei dem Vater lief nicht mehr bis ganz hinauf. In Budweis zum Beispiel habe ich meinen Meister gehabt. Warum denn? Na, weil ich einen Rausch gehabt habe. Also kann ich nichts dafür. In Altbrünn hätte ich bald einen Lehrbuben erschlagen. Sowas ist aber auch abscheulich. Na, ich habe damals einen unsinnigen Rausch gehabt, also kann ich nichts dafür. Ich sag's euch, ich habe schon so viel mal leer gehabt in meinem Leben und allzeit nur wegen meiner Rausch. Wenn ich mir meinen Verdruss nicht versaufert, die müsst mich gerade aus Verzweiflung dem Trunk ergeben. Aha, das ist aber interessant. Bei dem wirkt sich Corona weniger auf die Lunge, es fühlt mir aufs Hirn aus. Nein, der hat den Knieriem zitiert. Ja, genau. Aus dem Lumpazi. Genau. Ach genau. So. Schauen Sie, ja, so geht's mir schon die ganze Zeit. Ich kann wirklich nichts dafür. Ich sage Ihnen ja, man hat mich offensichtlich verzaubert. Egal, was ich sehe, was ich gefragt werde, woran ich denke, mir kommt immer der Nestroy dazwischen. Letztens gehe ich bei so einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo vorbei. Ne? Sie wissen, das sind diese Leute, die gegen die Gesundheitsmaßnahmen demonstrieren und die glauben, dass die Demokratie in Gefahr ist, weil man versucht, Menschenleben zu retten. Und wer kommt mir in den Sinn? Der Nestroy. Meiner Seel, für die ernsthafte Zeit gibt's immer noch viel spaßige Leute. Ja, schön und gut, aber sind Sie dazu gekommen, unser Hörspiel zu schreiben? Ja, es wäre dann bald soweit. Ja, naja. Das ist genau das Problem. Schauen Sie, dieser Zauberer, der mich da wissen Sie übrigens, wer das war? Wer? Der Zauberer. Der war auch vom Nestroy. Es war der Zauberer Sulfur Electrimagnetico Phosphoratus. Der hat mich in die Stücke vom Nestroy hinein verzaubert. Ich schwöre es wirklich. Ich sitze da auf meiner Couch, nehme den einen und den anderen Schluck Whisky und auf einmal stehe ich mitten im alten Wien, innerhalb der Stadtmauer. Hab keine Ahnung gehabt, wie ich da hingekommen bin. In einer kleinen Seitengasse bin ich gestanden, dunkel war es, aber sehr früh, eine Turmuhr hat geschlagen, 4 in der Früh war es und auf einmal sehe ich, wie so ein alter Betrunkener, es war ein Schuster, um die Ecke gebogen ist, Pfrim hat er, glaube ich, geheißen und gerade wie der nach Hause gehen will, sieht er einen fremden Menschen in einer Seitengasse huschen und sagt, halt, du bist schon wieder einer gegangen, um die Zeit. Ja, kommt denn die Lumperei gar nicht mehr ab? Es ist merkwürdig. Um die Stunden, wo kein anständiger Mensch mehr auf der Gossen ist, begegne ich allerweil noch Leuten. Bitte, wie oft sagt denn der Kölner zu mir, geht er hier nach Hause, es ist kein Mensch mehr da. Ja, in anderen Tag erzählen sie mir nachher, der Hausknecht erzählt mir, dass in der Früh noch ein paar Viere gehört haben unter die Wirtshaustisch. Ha, ist auf nichts mehr Verlass, alles Lug und Trug auf der Welt. Na, was ist denn da? Da liegt einer und schlaft auf der Straße. Naja, mancher Mensch findet halt durchaus nicht ins Bett. Ne? Was war denn das? 4 Uhr hat's geschlagen, ist denn das möglich? Aber ja, na freilich, auf die Turmuhren kann man sich verlassen. Die sind nicht so ungleich wie die Sockuhren. Heute hat man's morgens ans versetzt. Jetzt weiß ich wirklich nicht... woher wir uns bekannt sind. Ich weiß aber schon. Da drüben ist ein Hirsch, wo alle Hand Hirschen zusammenkommen. Ja, richtig, beim goldenen Hirschen. Ja. Da schaue ich dann und wann vorbei zwischen 11 und 12. Na, recht haben's. Die Nacht ist keines Menschen Freund. Da muss man sich wohin flüchten, wo es lang doch bleibt. Des Menschen Wille ist ja sein Himmelreich, ne? Ja, will ich denn? Ach so, Sie müssen. Noch heißt freilich traurig, ne? Ich habe einen verliebten Herrn, wegen dem ich immer so lang auf der Gassen bleiben muss. Ja, da können Sie aber froh sein. Wenn Sie einmal eine verliebte Frau haben werden, wegen der Sie zeitlich heimgängen müssen, nachher lamentieren Sie. Es war mir ein Vergnügen. Besuchen Sie mich einmal. Schauen Sie, sehen Sie da das kleine Häuserl, da logiere ich. Beim Tag bin ich zu Hause. Guten Morgen. Ich geh jetzt schlafen. Ja, und dann? Was ist dann passiert? Naja, ich hab den, Den habe ich noch gehört, den Pfrim, wie er... Durchs Fenster habe ich ihn gehört, von der Erdgeschosswohnung, wo die Familie Pfrim, sagen ganz arme Leute, wo die wohnen. Und ich habe gehört, wie er nach Haus gekommen ist. Dem wird seine Frau ordentlich die Wadeln für ihre gekriegt haben. Aber nein, überhaupt nicht. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, er ist ein weißes denn das. Ich komme nach Haus und mein Weib ist noch nicht bei der Arbeit. Na, bist endlich mal daheim? Sag einmal, ist das eine Ordnung? Da können wir freilich auf keinen grünen Zweig kommen, wenn du um die Zeit noch schlafst. Schieb die Schuld nicht auf mich, du trinkst viel. Ja, das tue ich, um ein höheres Wesen nicht zu verärgern. Hast du denn nie gehört, dass Kinder und Betrunkene einen eigenen Schutzengel haben? Kind bin ich schon lang, kann's mehr, also muss ich trinken, um mir meinen Schutzengel nicht zu verscherzen. Geh hör mal auf. Immer nach Haus kommen, wenn's schon bald Tag wird. Ja, das war von eh her so und es wird auch immer so bleiben. Alte Gebräuche muss man ehren. Ich versprich dir keine Besserung. Nicht so was. Du weißt ja ohnehin, dass alles Lug und Trug ist auf der Welt. Mit dem Mann habe ich ein Weißkreuz. Sie waren in Höllenangst. Na, was heißt? Nein, ich meine, das Stück, in dem Sie waren, war Höllenangst. Ach so, ja. Waren Sie in anderen Stücken auch oder nur in dem einen? In fast allen. Das ist ja das Unglaubliche. Ich bin von einem zum anderen, wie soll ich sagen, katapultiert worden. Also, es war ganz Wien plötzlich voll mit den Figuren und Szenen vom Johann Nestroy. Ob man nicht doch einen Arzt rufen sollen? Aber nein! Erzählen Sie nur weiter. Kennen Sie das Mädel aus der Vorstadt? Nicht persönlich. Ja, sehen Sie, ich schon. Haben Sie sich mit jungen Damen herumgetrieben? Naja, was heißt, ich habe die pikantesten Situationen erlebt. Mit Figuren von Johann Nestroy? Mit Figuren von Johann Nestroy, ja. Ha, vielleicht sollte man doch einen Arzt rufen. Nein. Das möchte ich jetzt schon wissen, was er da erlebt hat. Ich habe Liebende gesehen. Ich habe Liebende gesehen, die nicht wiedergeliebt wurden. Zum Beispiel in so einer Seitenpartie von einem eleganten Wirtshausgarten ist ein Herr gesessen, ich glaube Anselm hat er geheißen, und er war ungeliebt, völlig ungeliebt. Er hat gesagt, überall sehe ich Liebende sich paaren, meine Einschichtigkeit kommt mir schon entsetzlich vor. Ich finde keinen Gegenstand, es gibt ledige Madeln, Knur und ich krieg halt doch keine Frau und... Und mit mir macht jeder einen Treffer, aber dann bin ich zu blöd, dann bin ich wieder zu blöd. Und die Dritte sagt, ich müsste erst ein 3 Stock hoher Hausherr werden. Und so stoße ich bei der Liebe auf lauter Hindernis. Übrigens, habe ich sehr Unrecht, dass ich mich darüber beklage. Die Hindernis sind das, was die Liebe erst interessant macht. Wer noch nie über Stiegen geflogen ist, wem noch nie ein Lavur auf den Kopf geschüttet worden ist, der kennt doch den wahren Reiz der Liebe gar nicht. In der Kuchel da von dem Wirtshaus habe ich jetzt ein Wesen gesehen, welches in das Linzerische schlägt. Sollte mich wundern, wann ich da nicht auch auf Hindernisse käme. Die größte Leber ist schon fertig, die der Herr angeschafft hat. Leber, sagst du? Leber, lassen wir die Leber. Ich würde in meiner jetzigen Stimmung ein Herz bei Weitem vorziehen. Herz steht keins auf dem Speiszettel. Ist auch keins angeschafft worden. Ist aber auch ein Gegenstand, der sich nicht anschaffen, sondern nur erbitten lässt. Aha. Na, wie sie komisch daherin. Ich bin ein sehr genügsamer Mensch. Ich, Ich wäre schon zufrieden, wenn ich nur eine halbe Portion von diesem Herzen da kriegen könnte. Soll das leichter Liebesantrag sein? Ja. Ja, mein Magen soll eher keinen Bissen bekommen, bis ich es ausgesprochen. Es schnürt mir förmlich die Lunge zusammen, dass mich völlig die Milz sticht, drum frei von der Leber weg. Mein Herz ist dein. Ma, ist mir unendlich leid, dass ich das Geschenk jetzt gar nicht annehmen kann. Aus welchem Grund? Jetzt kommt das Hindernis. Erstens komm ich fort von da, also in eine ganz andere Stadt. Zweitens habe ich schon einen Liebhaber. Und drittens, wenn das alles nicht war, möchte ich den Herrn um keinen Preis. Drei Hindernisse auf einmal. Das ist ja höchst interessant. Also wirklich, so ein angenehmes Verhältnis ist mir noch nicht vorkommen. Jetzt gehe ich und iss erst recht mit Appetit, denn was mir heute die Liebe für Rosen streut, ist ganz aus der Weise. Ihre Dienerin. Seltsamer Mensch. Entschuldigen, ist da noch ein Platzl frei? Aber ja, kommen Sie her, setzen Sie sich. Fesche Kellnerin, wie sie dahin stolziert. Ja, weiß. Die hat einen Gang wie eine Prozession, die aus einer Person besteht. Na, Sie sind aber auch nicht gerade in einer lustigen Stimmung. Ich zürn mich nicht, ich kränk mich nicht, ich gift mich nicht. Ich lach nur, allerweil. Begreif nur nicht, warum der Lacher so einen spaßig-desperaten Anklang hat. Bin ruhig, in meinem Innern recht fidel. Ich hab's eigentlich gar nicht nötig, dass ich herumgehe die halbe Nacht als wie ein Wahnsinniger. Ein Madel hat ihren Liebhaber papiert. Dieser Fall hat sich schon vor der Erfindung des Papiers millionenmal ereignet. Na und? Der Fall ist alltäglich. Nur, dass das Madel gerade mein Madel ist und dass ich gerade der Liebhaber bin, der dem Madel sein Liebhaber war. Das ist das einzig Neue an der Sache. Was tut man in so einer Lage? Kleine Seelen lamentieren, hochherzige Männer nehmen sich eine andere. Und die ganz großen Geister haben schon immer eine im Vorrat. So wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ich war großer Geist, ohne es zu wissen. Verzeihen die Herren, aber man sitzt am Nebentisch und muss alles mithören, auch wenn man gar nicht will. Kränken sich die Herren wegen der Liebe nicht. Ja? Wenn sich einen anderen nimmt, dann ist es sicher einer, der auch eine andere hat. So ist es in der Liebe. Weil, naja, die Würze jeder Freude ist ja diese Dosis Schadenfreude, die dabei ins Spiel kommt. Habe ich ein Geld, so gefreut's mich. Aber das Pikante dran ist, dass andere kein Geld haben. Habe ich eine Equipage, so gefreut's mich. Aber das Interessante dabei ist doch, dass andere zu Fuß gehen müssen. Habe ich einen Geliebten, so gefreut's mich. Aber die Pointe ist doch das, wenn mich andere drum beneiden. Drum. Ein Geliebter, der nicht eine andere sitzen lässt wegen mir, sodass sich die andere halb tot kränkt, der könnte mich gar nicht glücklich machen. Ja, ich bin ja den Frauen nicht bös. Meine Junggesellenschaft ist nicht als staubige Distel auf der rohen Puster des Weiberhasses emporgeschossen. Nein, nein, nein, die ist als düsterer Efeu dem Garten der Liebe entkeimt. Für mich war die Liebe kein buntes Gemälde in heiterer Farbenpracht, sondern eine in der Druckerei des Schicksals verpotzte Lithografie. Grau in grau, schwarz in schwarz, dunkel mit schmutzig, verwischt. Pragmatische Geschichte meines Herzens, die zerfällt in drei miserable Kapiteln. Zwecklose Träumereien, abbrennende Versuche und wertlose Triumphe. Wenn der Mensch nie diejenige erringt, wo er eigentlich, wo ist der Mühe wert, wo, ja, ich kann mich nicht ausdrücken, mag mich eigentlich gar nicht ausdrücken. Wenn der Mensch nicht Baumkraxler genug war, um die wahren süßen Früchte am Lebensbaum zu erreichen, wenn, ich finde nicht die körigen Worte. Das heißt, ich finde jetzt aber gerade die körigen, täten sich nicht kören. Mit einem Wort, der Mensch verfällt nach einigen Desperationszuckungen in eine recht ruhige Sarkasmus-Gleichgültigkeit, wo man über alles resoniert und andererseits auch wieder alles akzeptabel findet. Thank you. Schnuffel, da sind Sie ja endlich. Entschuldige, was ist jetzt? Sitzen wir gar nicht mehr in einem Wirtshausgarten? Aber nein. Wir sind in einem eleganten Salon, in einem herrschaftlichen Haus. Das ist, das da drüben, das ist die Frau von Erbsenstein. Und der neben ihr, das ist ihr Winkelagent, der Herr Schnuffel. Der liebt sie. Insgeheim, sie weiß es nicht. Allerdings heiratet sie heute einen anderen, den Herrn Giegel, ist ein Freund vom Schnuffel. Der lässt auf sich warten. Der Bräutigam ist nicht da. Schnuffel, endlich! Ich komme Ihnen das zu wünschen, was Sie nicht brauchen, nämlich Glück. Das haben Sie ja ohnehin schon. Glück wünschen sollte man einem Menschen, wenn es ihm schlecht geht. Da hätte es gratulieren wenigstens noch einen Sinn. Ach, Freund, der Schritt, den ich jetzt tue, der ist so riskiert. Wie können Sie das sagen? Es ist ja bei Ihnen nicht das erste Mal, dass Sie heiraten. Ein klarer Beweis dafür, dass Sie den Ehestand überhaupt gutieren. Und dann sind Sie aufs Gelindeste ausgedrückt, der Inbegriff aller Vollkommenheit. Er ist ein lieber guter Kerl und bei solchen Ingredienzien kann die Sache doch nur zum Glück. Schnuffel, Sie müssen mit Taten mir Ihre Freundschaft beweisen. Mit Taten? Frau von Erbsenstein, ich bin bereit unter Gefahr meines Lebens. Nein, nicht Ihr Leben, aber Ihre Freundschaft zu meinem Bräutigam wird in Gefahr kommen. Sie müssen ihn verraten. Mir sagen, wo er steckt, was er tut, was er treibt. Also ich habe gehofft, ihn hier zu finden, zu Ihren Füßen. Männer sind immer zu Füßen, wenn sie auf der Hand spekulieren. Bei mir ist er nicht. Wir warten auf ihn. Bei Ihnen ist er also nicht. Bei mir ist er auch nicht. Dieses Zusammentreffen von Umständen würde in Frankreich schon für den Beweis gelten, dass er woanders ist. Ich muss zu den Gästen. Wenn er kommt, finden Sie heraus, was mit ihm los ist. Danke, Schnuffel. Mach ich. Gern geschehen. Schnuffel! Giegel, da bist ja. Ist sie böse? Also am Verlobungstag retardieren. Was zeigt das für ein Ehestand für ein Tempo an? Ist sie sehr böse? Also welche Frau sieht sich gern vernachlässigt von uns? Also ist sie ganz böse. So böse ist keine, dass nicht zum Gutmachen wäre. Ich hab noch jede zurechtgebracht. Aber mit was? Giegel, wenn man verstimmte Frauen umstimmen will, so gehören zwei Stimmschlüssel dazu. Der eine heißt imponieren, der andere niederknien. Imponieren? Wie tut man das? Da macht man ein finsteres Gesicht, wirft einen strafenden Blick auf sie und macht ihr Vorwürfe für das, was du selber verschuldet hast. Nein, imponieren kann ich nicht. Wenn du das nicht kannst, so wandle den anderen Weg. Verkürze deine Gestalt um die Knie- und Fersendistanz. Halt die Hände zusammen und stottere die Zerknirschungsfloskel. Ich werd's nimmer tun. Ja, das bring ich eher zusammen. Aber ich trau mich nicht. Schnuffel, rett mich vom Abgrund. Aber Giegel, red, was ist denn geschehen? Kennst du die Empfindung, die vor 500 Jahren die Burgfräulein gehabt haben, wenn sie bei die Haar zur Trauung geschleppt worden sind? Nein, die kenne ich nicht. Ich hab die Empfindung, wenn ich an meine Heirat denke. Kennst du die Empfindung, wenn man einen auf freien Fuß sieht, der alle Ansprüche auf ein Extrazimmer im Narrenturm hat? Nein, die kenne ich nicht. Ich hab diese Empfindung, wenn ich deinen Diskurs anhöre. Erst du hast dich damals meucheln wollen, wie es ein anderer gekriegt hat. Ja, und jetzt gruselt Selbstmord in mir, weil ich's krieg. Schnuffel, rett mich vorm Abgrund. Sag ihr, dass ich's nicht mag. Zu solchen Blasphemien lass ich mich nicht missbrauchen. Sag's ihr selber. Das trau ich mich nicht. Im Gegenteil, wie ich ihr in die Nähe komm, bitte ich's um Verzeihung. Dulde Verlobung, dulde Kopulation, alles duldig und welke so dem Grab zu, wenn ich nicht gar durch eine Gewaltstreich also, mich auf. Selbst... Ja, Schnuffel, rett mich vom Abgrund. Ich habe einst geglaubt, in der Frau von Erbsenstein mein Ideal zu erblicken. Aber das war eine optische Täuschung. Aha, und jetzt scheint dir eine andere idealisch, oder was? So ist es. Ja, die Täuschung wird erst recht optisch sein. Wer ist sie denn, diejenige? Ein Mädel. Hör auf! Von der Natur mit jedem Reiz verschwenderisch begabt, mit holdem Anmutszauber übergossen, doch hoch, hoch überragt die Schönheit ihrer Seele jeden körperlichen Vorzug. Und weit über das alles strahlt noch ihr Herz in himmlischer Verklärungsmilde. Du kennst sie? Aber na, die Ideal schauen doch alle so aus. Notabene durchs Liebhaberperspektiv betrachtet. Dem unbewaffneten Auge erscheinen diese Meisterstücke als gewöhnliche Dutzendfabrikswar. In gefälliger Form natürlich. Wie heißt sie denn? Thekla. Ja, und mit Nachnamen? Um den fragt die wahre Liebe nie. Mein Gott, Giegel, wo logiert's denn? Sie logiert gar nicht. Wenigstens für mich nicht mehr. Sie ist auszogen. Weißt du, wie schrecklich das ist? Ich habe keine Adresse. Weißt du, was das für ein trostloser Zustand ist? Ein Liebhaber ohne Adresse? Ein junger Spatz, der aus dem Nest fällt. Ein Hecht, den sie in einen Körbel tragen. Ein Pinsch, der ohne Halsband umläuft. All das ist noch Gold gegen einen Liebhaber ohne Adresse. Sei froh und lamentier nicht, wegen so einem Mädel. Geh hin zu Frau von Erbsenstein, mach's wieder gut und genieße dein unverdientes Glück in ihren Armen. Ist denn das wirklich ein Glück mit der Erbsenstein? Freund, wiederhol diese Frage ja nicht, wenn's beim Fleischhauer vorbeigehst. Ich weiß nicht, für was für ein Viech, der dich anschaut und was der Geschichte. Sie ist ja das Schönste, das Beste, das Himmlischste, was die Erde trägt, die Erbsenstein. Nur dem Umstand, dass mein Alter um 10 Jahre überliebenswürdig und meine Schönheit um 20 Grad unterliebenswürdig steht, hast du es zu verdanken, dass ich dir den guten Rat gebe, weil sonst hätte ich von deiner Dummheit profitiert und hätte geschaut, das ist selber der Schnapp. Denn wisse, Jüngling, ich glühe für die Erbsenstein mit einer Glut, die ebenso intensiv als hoffnungslos ist. Und nur deswegen rede ich dazu, weil ich sie dir eher als jedem anderen vergönne. Also wenn es möglich wäre, fischest du sie mir ab. Freilich. Wie geht denn das mit deiner Freundschaft zu mir zusammen? Da gibt's keine Freundschaft in dem Punkt. Nutzt auch nix. Ist auch nicht zum Abfischen, wird's auch gefischt. Und das ist immer viel besser. Es fischt eins ein feindlicher Freund vor der Hochzeit, als es fischt eins ein freundlicher Feind nach der Hochzeit. Also glaubst, ich soll's heiraten? Na ob? Ja, meinetwegen. Aber nur geschwind, dass ich's bald überstanden hab. Ich dank dir. Ja, passt schon. Schnuffel, ach Schnuffel, für dich blüht diese Blume nicht. Drum handle als Freund und leiste Verzicht auf das, was du nie erringen wirst. Ich habe mit Selbstaufopferung zugunsten des Freundes gehandelt. Tröste dich, Schnuffel, tröste dich. Tröste dich mit dem Bewusstsein und denke, die edelste Nation unter allen Nationen ist die Resignation. Sagen Sie, Niavarani, eine Frage habe ich schon. Ja, was denn? Diese Nestreu-Erscheinungen, nein, weil das ist fürs Publikum, also für unsere Hörerinnen schon interessant. Ja, Hörerinnen und Hörer. Ja, die männliche Form ist bei Hörerinnen inbegriffen. Sehr gerne. Diese Visionen, diese nestreuischen Halluzinationen, ja. Naja, wie soll ich sagen, also die haben Sie nur, wenn Sie im Lockdown literweise Whisky trinken oder hat das schon früher angefangen? Naja, früher, also sehr früh eigentlich. Also als Kind eigentlich hat das schon begonnen, als Jugendlicher im Gymnasium. Im Gymnasium ist mir der schlimme Nestor in der Schule erschienen. Da schon her, Sie waren im Gymnasium? Ja, stellen Sie sich vor, mich haben sie bilden wollen, ist lächerlich, ne? Gut, als Bub, als so großer wie ich jetzt bin, hätte ich so einen Eingriff in meine Rechte auf Naturzustand gar nicht geduldet. Es ist Ihnen übrigens nicht gelungen, meinen Bilderern. Ich habe die Wissenschaften zurückgewiesen. Und jetzt stehen sie blamiert da vor mir, die zurückgewiesenen Geistestöchter, weil ich bin der Beweis, wie viel der Mensch oft weiß, ohne dass er von den Wissenschaften was weiß. Ich weiß, dass der Mensch was werden soll in der Welt, weiß aber auch, dass es eine Beleidigung für die Menschenwürde ist. Denn es spricht deutlich aus, dass der Mensch viel zu wenig ist, wenn er nichts ist als ein Mensch. Ich weiß, dass die Hoffnung grün ist, weil sie dem Menschen grüne Zweige vorspiegeln muss, auf die er nie kommen wird. Ich weiß, dass die Nacht schwarz ist, weil sie um Trauer geht, um ihren Papa, um den gestrigen Tag, den sie soeben begraben. Ich weiß, dass das Geld von den Weisen eine vergängliche Sache schimpfiert wird. Ich weiß aber auch, dass das sehr dumm ist, wenn so ein vergängliches Wesen wie der Mensch irgendeinem Gegenstand die Vergänglichkeit zum Vorwurf macht. Und was bitte? Was haben denn die Gelehrtesten Unvergängliches geleistet, ha? Wenn ihre schweinsledernen Geistesmumien Bücher genannt, wenn die ein paar Jahre den Bibliothekstaub getrotzt haben, dann geht der Geist auch den Weg des Fleisches. Na freilich, so eine elende Schabenfamilie frisst in ein paar Monaten Folianten voll Unsterblichkeit, ohne besondere Morgenschmerzen zu verspüren. Mit einem Wort, so eine Schande und ein Spott, was ich alles weiß. Und das ohne Studium. Das wäre wirklich ein Sünd, wenn ich was gelernt hätte. Ich sehe ja rein darauf ausgehen, die Nebenmenschen zu verdunkeln. Gut. Meine Mama ist natürlich nicht ganz einverstanden. Er hat schon wieder diesen irren Blick. Aus ihm spricht der leibhaftige Nestroy. Und da haben wir dann eben im Deutschunterricht im Gymnasium Nestroy gelesen. Die schlimmen Buben in der Schule. Und der Willibald, also die Rolle, die der Nestroy gespielt hat, dieser Willibald, der hat mich als Buben total beeindruckt. Her da vors Katheder und geantwortet auf meine Fragen. Zuerst aus der Naturlehre. Wie nennt man alles Erschaffene mit einem Namen? Man nennt es die Natur und deswegen kann es auch kein Kunst gewesen sein, sonst wäre es ja ein Kunstwerk und keine Natur, ne? Keine Absprünge. Was versteht man unter dem Ausdruck Firmament? Man versteht darunter den leeren Raum über uns. Gefehlt. In der Natur gibt's keinen leeren Raum. Ja, man war lange Zeit der Meinung, dass es keine leeren Räume gäbe in der Natur. Diese Behauptung jedoch wurde durch verschiedene Menschenköpfe widerlegt, in denen sich sehr wohl ganz leerer Raum vorgefunden. Auch hört man lustigerweise die Theaterdirektoren namentlich im Sommer sehr häufig über leere Räume klagen. Reden Sie nicht so albern. Also, was ist die Erde? Ein Himmelskörper, auf dem die Irdischen ein höllisches Leben haben. Sie sind ein... Ich mag mich nicht ärgern. Zur Mathematik. Wie viele Rechnungsarten gibt es? Nur verschiedene, ne? Verschiedene, gibt's verschiedene Rechnungsarten. Die leichteste ist die algebraische. Ja, da schreibt man nämlich überall drunter gleich x und das ist nie falsch, nicht? Weil x ist ja jede unbekannte Zahl. X ist nämlich die Abkürzung für Schmecks. Das ist alles Larifari. Ihre Antworten haben keine Hand und keinen Fuß. Ja, wenn sie nur einen Kopf haben. Gut, zum Beschluss noch was aus der Naturgeschichte. Was ist der Mensch? Der Mensch. Der Mensch ist das Wesen, welches die oberste Stufe in der sichtbaren Schöpfung einnimmt, welches sich sogar für das Ebenbild Gottes ausgibt. Worüber sich Gott allerdings nicht sehr geschmeichelt fühlen dürfte. Nein, das ist grundfalsch. Der Mensch ist ein Säugetier. Ja, freilich ist der Mensch ein Säugetier, denn er saugt sehr viel Flüssigkeit in sich. Das Männchen Bier und Wein, das Weibchen Kaffee. Der Mensch ist aber auch ein Fisch. Denn er tut Unglaubliches mit kaltem Blut und hat auch Schuppen, dem zwar plötzlich, aber doch gewöhnlich zu spät, dann von den Augen fallen. Der Mensch ist ferner auch ein Wurm, denn er krümmt sich häufig im Staub und kommt auf diese Art vorwärts. Der Mensch ist nicht minder ein Amphibium. Ja, natürlich, er ist ein Amphibium, denn so mancher, dem das Wasser bis zum Hals steht, der zieht ganz nobel aufs Land hinaus. Der Mensch ist ferner auch ein Federvieh. Denn so mancher zeigt, sobald er eine Feder in die Hand nimmt, was er für ein Viech ist. So, genug dritte Glas, durchaus dritte Glas. Thank you. Weiler. Marie Weiler, also, dass ich Sie hier zufällig getroffen habe, das ja, ist... Ja, ist ja schon gut. Frau Weiler, ich bin so begeistert von Ihrem Lebensgefährten. Ach, ich sage Ihnen was, Herr, wie war der Name? Nirvarani. Aha, was für ein Name? Kommen Sie vielleicht aus Italien? Nein, ich komme aus dem 21. Jahrhundert. Gehören Sie auf, Sie wollen Sie doch nur interessant machen. Ich sage Ihnen was, Ihr großes Vorbild, wie Sie sagen, ja, der Herr Nestroy, mit dem ist es... nicht einfach zusammenzuleben. Glauben Sie, dass er im Theater, dem er als Direktor vorsteht, sich um irgendetwas kümmert? Hinter der Bühne, um die Abrechnung, um die Plakatierung, um die Inszenierung? Nichts. Nix. Interessiert ihn alles nicht. Ja, aber der Herr Nestroy muss sich doch für irgendwas interessieren. Er muss sich doch um irgendwas kümmern hinter der Bühne. Ja, um die Choristinnen und die Ballettmadeln. Hat er Sie einmal betrogen, Frau Weiler? Na, einmal. 100-mal. Das Theater spielen, das Kartenspielen, das Saufen und die Frauen, das hat ihn interessiert. Die Frauenzimmer am allermeisten. Aber wir müssen ihm verzeihen, Frau Weiler, denn er ist wahrlich ein großer Dichter. Gewas? Zum Lorbeerbaum versteckt er sich nicht. Gefallen sollen seine Sachen, unterhalten, lachen sollen die Leute. Und ihm soll die Sache ein Geld tragen, damit ich auch was zum Lachen habe. Das ist der ganze Zweck an seiner Schreiberei. Aber ich habe gelesen, dass seine Hochwohlgeboren, der Fürst Schwarzenberg, dass der gesagt hat, der Nestroy ist der wienerische Shakespeare. Na, dass ich nicht lach. Glauben Sie, der hätte mir, seiner Lebensgefährtin, eine Ophelia geschrieben oder eine Desdemona? Von einer Julia ganz zu schweigen. Lüsterne Dienstmädchen, schreibt er für uns Frauen, oder blasierte Jungfrauen, die ganz rot werden, weil sie zum ersten Mal einen Kakao trinken, oder überwurzelte Dorftrampen, die keine Luft mehr kriegen, weil sie einen Liebhaber nur anschauen. Wenn er seine Frau schon betrügt, dann könnte er wenigstens größere Rollen schreiben. Aber gut, wir haben alle Probleme mit unseren Männern. Erst gestern bin ich mit der Madame Vogel und der Condorussi zusammengesessen. Sagt die Condorussi, mein Mann ist ein abscheulicher Mensch. Sagt die Vogel, mein Mann ist ein schrecklicher Mensch. Und was haben Sie gesagt? Mein Mann ist gar kein Mensch. Liebe Frau Weiler, ich liebe ja nicht nur den Nestroy. Ich muss Ihnen ja gestehen, ich habe mich auch ein bisschen in Sie verliebt. Gehören im Zuge meiner Recherche. Ja, wirklich. Willst du jetzt den Witwentröster spielen? Wieso Witwe? Der Nestroy lebt noch. Wenn er erfährt, dass Sie mir den Hof machen, das bringt ihm um. Also schauen Sie, dass Sie weiterkommen. Habe die Ehre. Habe die Ehre, Frau Weiler. Es war mir wirklich eine Ehre, die Frau des größten österreichischen Dichters kennenzulernen. Geh was, Dichter? Kasperl! Ja, aber Kasperl ist ja... Kasperl ist ja noch besser. Moment, Herr Niavarani. Mit der Weiler haben Sie gesprochen, ja, in Ihrem Zaubertraum oder Alkoholdelirium oder was auch immer das da war. Aber ihn, den Meister, den großen Nestroy, haben Sie den vielleicht... Was höre ich denn da heraus? Ich meine, Entschuldige, hegen vielleicht auch Herr Intendant eine heimliche Liebe für den großen Dichter? Ja, ich hege. Und zwar unheimlich. Wirklich? Ich auch. Frau Schlager, Sie auch ein Nestroy-Fan? Absolut. Das war ja der Grund, warum ich Ihnen den Niavarani vorgeschlagen habe, dass er uns was vom Nestroy vorspielt. Ja, ich habe mir ja antiquarisch ein Porträt vom Nestroy gekauft, leider ohne Unterschrift. Ich habe auch alle seine Stücke gelesen. Ich liebe sie. Wirklich? Sagen Sie, und das macht Ihnen gar nichts, dass der Nestroy keine gescheiten Frauenrollen geschrieben hat? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nein, weil also heute kann ja jede Schauspielerin genauso eine der männlichen Rollen spielen. Also ich weiß nicht. Also, das wäre schon komisch, wenn jetzt genau. Sehr komisch sogar. Bei allem Verständnis für die Gleichberechtigung, aber eine Quotenkomikerin, wie soll das gehen? Ja, ich meine, da haben Sie recht, Herr Intendant. Ich bin natürlich dafür, dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer. Gar keine Frage. Aber die Zerrissene vom Nestroy, ich meine, das geht nicht. Wieso bitte? Weil das Stück Der Zerrissene heißt. Ja, eben, entschuldige, Der Zerrissene. Das ist ein Millionär. Ein, in der Hauptrolle ein gelangweilter Millionär. Ne? Ja, also, und was geht da nicht? Naja, eine gelangweilte Millionärin? Wo ist das Problem? Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mir könnte einer 10 Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür. Ich nehme es nicht. Und was schaut andererseits beim Reichtum heraus? Auch wieder ein ödes, abgeschmacktes Leben. Jetzt habe ich gerade Tafel gehabt. Wenn ich nur wüsste, wie ich mir bis zur nächsten Tafel die Zeit vertreibe. Mit Liebesabenteuer, mit Spiel. Das Spielen ist nichts für eine Reiche. Wem's Verlieren nicht mehr wehtut, dem macht's Gewinnen auch keine Freude. Abenteuer. Und da muss ich lachen. Für eine reiche Frau existieren keine Liebesabenteuer. Können wir heimlich wo absteigen? Nein, sie machen uns überall Tür und Tor auf. Werden wir über Stiegen geworfen und als Schlampe beschimpft? Nein, Stubenmädel und Bediente leuchten uns respektvoll hinab. Werden auf uns Hunde gehetzt? Wird Wasser hinabgeschüttet auf uns? Nein, Papa und Mama bitten uns, dass wir ihr Haus ganz bald wieder beehren. Und selbst die Ehefrauen sind auch meistens gute Leute. Wann hört man denn, dass eine Ehefrau ein Gewehr nimmt und unser einer noch schießt? Ja, anreden tun's einen, dass man ihnen was vorschießt. Das ist die ganze Rache. Man ist und bleibt auf fade Alltagsgenüsse reduziert, die man mit Hilfe der Freundschaft hinunterwürgt. Das ist noch das Schönste. Über Mangel an Freundinnen darf sich eine Millionärin nicht beklagen. Freundinnen habe ich. Und das was für Freundinnen. Den warmen Anteil, den sie nehmen, wenn sie bei mir essen. Und das heiße Mitgefühl, wenn sie mit mir zugleich ein Damenspitzel haben. Und die treue Anhänglichkeit. Ob eine zum Losbringen wäre, keine Möglichkeit. Ich bin wirklich eine beneidenswerte Frau. Nur schaut, dass ich mich selber so gar nicht beneide. Ja, aber dann können ja auch nur zum Ausgleich der Gerechtigkeit Genüge zu tun, Männer die Frauenrollen spielen. Ja, na, wenn's sein muss. Theater, oh, Theater, du, der kunstgeweihter Tempel. Raubst viel Geschöpfen Herzensruh, ich bin so ein Exempel. Als Köchin, da lebte ich ungetrübt, da konnte ich lachen und scherzen. Die Männer waren alle in mich verliebt und sonst hatte ich keine Schmerzen. Nur eins hat manchmal mich gequält, die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach der Theaterwelt. Wir können alle alles sein, was wir nur alles sein wollen. Oder, wie der Nestroy gesagt hat, es glaubt kein Mensch, was er jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist. Ich glaube von jedem Menschen das Schlechteste, auch von mir, und ich bin noch selten enttäuscht worden. Die Welt ist schön, aber es gibt fast lauter Unzufriedene drauf. Das soll von der menschlichen Ungenügsamkeit kommen. Nicht wahr ist's. Das kommt von der Genügsamkeit. Denn wer ist genügsam? Der, welcher mit allem zufrieden ist. Jeder Mensch aber wäre mit allem zufrieden, wenn er alles hätte. Weil aber kein Mensch alles hat, Darum sind alle unzufrieden. Das liegt in der Natur der Sache. Viele Weltverleumder sagen, die Welt tät's. Aber es gibt zu viele durch und durch schlechte Menschen drauf. Das stimmt nicht. Es gibt nämlich viele gute Menschen, aber grundschlechte Leute. Die Kunst ist und bleibt einmal meine Leidenschaft. Machen Leidenschaften aber glücklich? Na, konträr. Strenge Moralisten behaupten sogar, um glücklich zu sein, muss man alle Leidenschaften aus sich heraus verdammen. Entschuldige bitte, der Rat ist gerade so gut, wie wenn man einem, der aber zu enge Stiefel klagt, sagt, er soll sich beide Fiers amputieren lassen, damit er keinen Verdruss mehr mit dem Schuster hat. Eigentlich habe ich ja nur eine einzige Leidenschaft, nämlich die, dass ich gerne allen meinen Leidenschaften nachhänge. Ja, und stattdessen sollte ich sie besiegen? Nein, nein, nein. Das ist mir ein viel zu trauriger Triumph, wo man auch selten die verdiente Anerkennung hat davon. Ich meine, entschuldige bitte, die Leute sagen nämlich von einem Besieger seiner Leidenschaft nie, das war ein starker Geist. Na, die sagen, das müssen aber schwache Leidenschaften gewesen sein. Ja, und was ist jetzt mit unserem Hörspiel? Wir wären in einer Minute auf Sendung. Ich habe eine Idee. Wir fangen mit der Ouvertüre zu Figaros Hochzeit an. Herrschaftszeiten, warum denn? Na, was denn warum? Weil der Nestroy Opernsänger war ursprünglich. Er hat begonnen als Opernsänger, den Figaro gesungen und den Alma Viva. Es geht gleich los. Spielst du Musik ein? Ja, genau. Sehr gut. Ich gehe hinaus und ich komme dann später wieder rein und ihr wartet auf mich und Sie, Herr Intendant, Sie sagen in der Musik dann... Ist schon falsch. Was denn? Mozart spielen als Eröffnung einer Sendung über Johann Nestroy. Ja, tut mir leid, Herr Intendant, aber das hat der Nirvarani so vorgesehen. Was soll ich jetzt machen? Der hat doch keine Ahnung, weder von Mozart noch von Nestroy und vom Radio schon gar nicht. Sie hörten Nirvarani über Nestroy. Fast ein Hörspiel. Von Michael Nirvarani. Mit Auszügen aus folgenden Werken Johann Nestroys: Der böse Geist Lumpazi Vagabundus oder Das liederliche Kleeblatt. Das Haus der Temperamente. Höllenangst. Das Mädel aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten. Die beiden Herren Söhne. Umsonst. Der Färber und sein Zwillingsbruder. Glück, Missbrauch und Rückkehr oder das Geheimnis des Grauen Hauses. Die schlimmen Buben in der Schule. Und gegen Torheit gibt es kein Mittel. Mit Michael Nirvarani, Julia Ettmeier und Gerhard Kasal. Und Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Haydn, Josef Lanner, Johann Strauss Vater und Jacques Offenbach. Technik: Martin Leitner und Manuel Radinger. Produktion: Österreichischer Rundfunk 2020. Sie hörten Nirvarani über Nestroy, eine Art Spontanhörspiel von Michael Nirvarani. Zwei Hinweise. Über Nirvarani und Nestroy können Sie im Buch »Es glaubt kein Mensch, was ein jeder Mensch glaubt, was er für ein Mensch ist« nachlesen. Dieses Buch mit einer CD, auf der Michael Nirvarani Nestroy liest, ist bei Schulz und Schirm erschienen. Michael Nirvarani selbst können Sie in diesem Theatersommer in gleich drei verschiedenen Produktionen im Theater im Park im 4. Wiener Gemeindebezirk erleben. Mit »Die Geschichte der Komödie«, mit dem Sommernachtstraum nach William Shakespeare und mit der Komödie Reset, alles auf Anfang. Nach den Vorstellungen signiert Michael Nirvarani da auch sein Nestroy-Buch. Jetzt noch ein Hinweis auf die morgige Ausgabe der Sendung Du holde Kunst. Da hören Sie endlich wieder einmal in Ö1, kann man sagen, Erika Blucher. Seit vielen Jahren ist die Schauspielerin und Regisseurin Erika Blucher eine erfolgreiche Sängerin und Autorin und ganz selten liest sie Texte von anderen. Morgen in Du holde Kunst aber interpretiert sie Gedichte von Rainer Maria Rilke. Das Karussell. Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden, alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Mienen. Ein böser roter Löwe geht mit ihnen und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald. Nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen heißen Hand, dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge, und dann und wann ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen. Mitten in dem Schwunge schauen sie auf, irgendwohin herüber. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil und manches Mal ein Lächeln hergewendet, ein seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blinde Spiel. Ich bin wie eine Fahne von Fernen umgeben. Erika Blucher liest Rainer Maria Rilke. Morgen in Du holde Kunst um 8.15 Uhr. Nächste Woche im Ö1 Hörspiel hören Sie eine Stunde von 23 Stunden Hörspiel. Einen Ausschnitt aus der größten Hörspielproduktion in der Geschichte des österreichischen Rundfunks. Ein Ausschnitt aus der Gesamtaufnahme von Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus aus dem Jahr 1974. Nächsten Samstag im Ö1 Hörspiel. Bis dahin, Ihr Kurt Reisnecker.